Lord, we thank you for the privilege of being here. Herr, wir danken dir für dieses Privileg, hier sein zu dürfen. And we want to pray for Pastor Rob. Wir wollen für Pastor Rob beten. And we want to ask you to heal him now. Und wir wollen dich bitten, das jetzt zu hören, ihn zu heilen. We saw his life last week. Wir haben letzte Woche sein Leben gesehen. How he was giving his life moment after moment for everybody and for the children especially. Wie er sein Leben da niedergelegt hat, jeden Moment und vor allem für die Kinder. And we pray that you will do something in his body tonight. Und wir beten, dass du heute Abend etwas bewirkst, Herr. We thank you for his ministry. Wir danken dir für diese Gemeinde. And for the great work you did through him. And und für die große Arbeit, die du durch ihn tust. And we pray that you will bless your word tonight. Und wir bitten dich, dass du dein Wort heute Abend segnest. Amen. Amen. Amen. For years we are traveling from France to Romania, Romania to France. Also jahrelang sind wir von Frankreich nach Rumänien gefahren und von Rumänien wieder nach Frankreich. And we always drive around Vienna. We never stopped. Und wir sind immer um Wien herumgefahren und haben hier eigentlich nie gehalten. And we wanted to come to listen to Pastor Prokop. Und ich wollte schon zu Pastor Prokop einmal kommen. And then when we came, he's not here. Und dann, wenn er nicht, wenn wir kommen, dann ist er nicht but da. But not because he don't want to be with us. We know. Aber nicht, weil er eben nicht hier sein möchte. So, it's a great privilege to be with you. Es ist ein großes Privileg, hier sein zu können mit euch. We know some of you, many of you through the Potsdam Conference. Wir kennen einige, eigentlich sehr viele von euch von der Potsdam. And we really appreciate you, the way you welcome us. Und wir schätzen wirklich eure Aufnahme hier. Okay, if you want to turn with me in Psalms 137. Yeah, 137. Wir gehen zu den Psalmen 137. From verse 1. Von Vers 1 an. By the river of Babylon, there we sat down, yea, we wept, when we remembered Zion. An den Strömen Babels, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. We hung our harps upon the willow of the midst of it, for those who carried us away captive asked us of a song. An die Pappeln dort hängten wir unsere Zittern, denn die uns gefangen hielten, forderten dort von uns die Worte eines Liedes. And those who plundered us requested meal, saying, sing one of the song of Zion. Und die uns Wehklagen machten, forderten Freude, singt uns eins der Zionslieder. How shall we sing the Lord's song in a foreign land? Wie sollten wir des Herrn Lied singen auf fremder Erde? These people were far away from the country. So diese Leute waren weg, ferne von ihrem Land. They have been deported from Jerusalem to another place. Sie wurden von Jerusalem deportiert auf einen anderen Ort. And then the soldiers asked them. Und dann fragten sie eben die Soldaten. I know there is great musician in Zion. Ich weiß, da gibt es großartige Musiker in Zion. Why don't you sing a song for us? Warum singt ihr nicht ein Lied für uns? And I say, we can't sing. Und sie haben aber gesagt, wir können nicht singen. Because there is sadness in our heart. Weil da ist diese Traurigkeit in unserem Herzen. We belong to another country. Wir gehören ja in ein anderes Land. Our heart is somewhere else. Wir sind mit unserem Herzen woanders. You know, we can't sing a song. Wir können kein Lied singen. And when I was reading this psalm, und als ich diesen Psalm las, I was thinking how this is the same for us. Da dachte ich, dass es genauso für uns ist. We live in this earth. Wir leben auf dieser Erde. And even if we travel a lot and go in different places, und selbst wenn wir sehr viel herumreisen und verschiedene Orte besuchen, it's like there is a lot of great places in this world. Da gibt es eine Menge großartige Orte auf dieser Welt. And we can feel well in many places. Und wir können feel well in many places. Also wir können da ganz gute, ja, gute Zeit erleben an verschiedenen Orten. But still everywhere is like we are missing something. Aber irgendwie ist es so, als ob uns irgendwo etwas abgeht. It is not our real home. Das ist nicht unser wahres Zuhause. No, we try. Wir versuchen. We are looking for security. Wir suchen nach Sicherheit. We try to put roots. Wir versuchen da auch Wurzeln zu schlagen. But still we miss something. Aber es geht uns trotzdem etwas ab. And there is a very simple reason. Und es gibt einen einfachen Grund dafür. We are coming from another place. Wir kommen von einem anderen Ort her. And we are going to another place. Und wir gehen woanders wieder hin. When God created us, und als Gott uns geschaffen hat, when he first made Adam and Eve, als er zuerst Adam und Eva geschaffen hatte, he prepared a special place for them. Da hat er einen ganz besonderen Ort für sie bereitet. And that wasn't a nice city like Vienna. Das war nicht so eine nette Stadt wie Wien. That was a garden. Das war ein Garten. And I studied this past year. I studied this last year. Und ich habe das letztes Jahr verstanden. When the word which is used for garden in Genesis. Nämlich das Wort, das für Garten verwendet wird im ersten Buch Mose. It's not exactly what we thought is a garden. Das ist nicht genau so ein Wort, wie wir uns einen Garten vorstellen. But it speaks precisely of a closed place. Sondern es heißt eigentlich ganz genau ein geschlossener Ort. You know, a place with wall. Nämlich nicht ein Platz mit Mauern. Even if these walls are made by trees. Also ein Platz mit Mauern, auch wenn das jetzt Mauern von Bäumen sind. And then inside there is security. Aber innen drin, da ist Sicherheit. When God prepared a special place for Adam and Eve, als Gott diesen besonderen Platz für Adam und Eva bereitet hat, that wasn't just like a nice jungle, you know? Das war also nicht bloß ein schöner Dschungel dort. Like you watched the movie of Tarzan. So wie es vielleicht im Film von Tarzan dargestellt wird. Adam and Eve were living like this, you know? We can think that Adam and Eve were living like this. Wir könnten uns vorstellen, Adam und Eva lebten so. That wasn't like this. Aber so war es nicht. That was a closed place. Es war ein geschlossener Platz. And so they had security in there. Und es gab Sicherheit darin. They could sleep at night. Wenn du am Abend schlafen without gehst, having a house. Mit einem, ohne dass du ein Haus hast. And they were not afraid. Aber sie hatten keine Angst. And God was coming every day. Und Gott kam jeden Tag. And talking with them. Sprach mit ihnen. And they had security. Und sie hatten Sicherheit. And they feel home. Sie fühlten sich wie zu Hause. Even if nothing was built. Obwohl es dort keine Gebäude gab. But then when they fall, aber als dann der Sündenfall kam, and they have to get out from the garden, und sie mussten dann hinaus aus dem Garten, and God put the angel, so nobody will come in again. Und Gott hat dann diesen Engel davor gestellt, sodass niemand mehr hineinkommen because konnte, the tree of life was there. Weil darin ja der Baum des Lebens war. And God didn't want us to live eternally as sinner. God didn't want us to live eternally. Und Gott wollte nicht, dass wir ewig so weiterleben würden. As a sinner. Als Sünder. If not, we will be like demons. Weil sonst werden wir so wie Dämonen. But death is a great thing for us. Aber der Tod ist eigentlich eine großartige Sache für uns. Because we will be able to escape this body of death. Weil wir eben dieser Last der Sünde dadurch entkommen können. But since the day we escaped this garden. Aber seit diesem Moment, als wir aus diesem Garten dann heraus sind, we are always living with this desire to come back there. Da haben wir immer wieder diese Vorstellung und diesen Wunsch, zurückzukehren. And so when we are in a great place like we were last week, und wenn wir an so einem schönen Ort sind, wie wir es letzte Woche waren, you see these nice mountains and the trees and all the natural ones. Wir sehen diese schönen Berge, die Bäume und all das, die Natur. And you know, wow, I like this kind of place. Und in deinem Herzen weißt du, dieser Ort gefällt mir. But we also know that even if we build a house there and stay there. Aber selbst wenn wir uns dort ein Haus bauen würden und dort blieben, it would be exactly the same. Wäre es genau das gleiche. Because we are who we are everywhere. Weil wir sind eben wer wir sind, ganz egal wo wir sind. And we can't change it. Und das können wir nicht ändern. But when Jesus came, aber als Jesus kam, He did something else for us. Da tat er etwas anderes noch für uns. He came to do something in our heart. Er kam, um etwas in unserem Herzen zu bewirken. So we will feel secure again. So dass wir wiederum Sicherheit erlangen würden. And we will feel home. Dass wir uns wieder wie zu Hause fühlen. Anywhere. Würden. Ganz gleich wo. If he is with us. Er ist mit uns. And when we study the stories of the garden in the Bible, und wenn wir nun die Geschichten von all den Gärten in der Bibel studieren, we find a lot of different gardens. Da finden wir sehr viele verschiedene Gärten. But Jesus asked to go to in one of them. Aber Jesus bittet uns in einen bestimmten Garten. And that was the garden of Gethsemane. Und zwar ist das der Garten von Gethsemane. And that wasn't a closed place. Und das war kein geschlossener Platz. Yeah, we know from the Bible that it was a place where you have walls around. Ja, von der Bibel her wissen wir, da gab es schon so Mauern rundherum. But no security inside. Aber keine Sicherheit drinnen. He went there with his disciple. Er ging dorthin mit seinen Jüngern. But they were sleeping. Aber sie schliefen dort ein. And then Judah came in. Und dann kam der Judas with the soldiers, mit den Soldaten. And they took him. Und sie haben ihn festgenommen. And they bring him to the cross. Und sie brachten ihn dann ans Kreuz. And then he died. Und dann starb er. And they put him in another garden. Und dann versetzten sie ihn in einen anderen Garten. Where they had the grave. Wo diese Gräber waren. And they put his body in this one. Und da taten sie seinen Leib hinein. And we know that after 3 days he raised from death. Und wir wissen, dass nach 3 Tagen er dann auferstanden ist. And this garden became a very special place. Und dieser Garten wurde dann zu einem ganz besonderen Platz. Resurrection life. Nämlich Auferstehungsleben. And we were able to receive his life in our life. Und wir sind in der Lage, sein Leben in unser Leben hineinzunehmen. And so now we're living on earth. Und so leben wir nun hier auf der Erde. And we can be in different places. Und wir können uns ganz gleich irgendwo befinden. And we know we are going to another place. Und wir wissen aber, dass wir an einen anderen Ort gelangen werden. And when we read the Bible, und wenn wir die Bibel lesen, we know this place is also a garden. Dann wissen wir, dass dieser Platz auch ein Garten ist. When we read Revelation 22, wenn wir zum Beispiel in Offenbarung 22 lesen, there is a tree, da ist die Rede von einem Baum. Growing there. A tree is ein Baum, there, yeah? Der wächst. And also when Jesus was on the cross, und auch als Jesus am Kreuz war, and one of the two persons were on the other cross, und einer von den zwei, die mit ihm gekreuzigt wurden, said, "Remember me." Der sagte, erinnere dich. And Jesus said, "I tell you, I say to you." Und Jesus hat zu ihm gesagt, like, "Today you will be with me in paradise." Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. And the word Jesus used. Und die Worte, die Jesus da benutzte, in the same word in Greek that we find in Genesis, da ist dasselbe Wort drinnen, das wir im ersten Buch Mose finden. He speak of a closed place, nämlich ein geschlossener Ort, with water inside, mit Wasser darin, place of security, ein Platz der Sicherheit, a place where we're not afraid, wo wir keine Angst haben, when we can feel home, wo wir uns wie zu Hause fühlen, and all our need are fulfilled. Und wo alle unsere Nöte erfüllt werden. Because the first garden, weil der erste Garten, the first paradise, das erste Paradies, was called the paradise of Eden, wurde ja genannt Paradies von Eden, also Garten von Eden. And it means pleasure. Und das bedeutet Vergnügen, you know, pleasure. Freude. And when we look in the Song of Solomon, und wenn wir im Hohelied der Liebe schauen, in chapter 4, im Kapitel 4, and verse 12, in Vers 12, we find something interesting. Dann finden wir etwas sehr Interessantes. Because when I think about the word paradise, weil gewöhnlicherweise, wenn ich an das Wort Paradies denke, I used to think of a place that Jesus prepared for me. Dann denke ich an einen Ort, den Jesus für mich vorbereitet. A nice place where I will go one day. Vorbereitet hat und ein Ort, wo wir ihm hingehen werden. But let's read these few verses. Weil wir wollen einmal diese Verse hier lesen. So Song of Solomon 4, Vers 12. Also Hohelied Salomos, und zwar Kapitel 4, Vers 12. Mm-hmm. A garden enclosed is my sister, my spouse. A spring shut up, a fountain sealed. Ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut. Ein verschlossener Born, eine versiegelte Quelle. Okay, Vers 16. Dann Vers 16. Awake, O north wind, and come, O south, blow up upon my garden. Wach auf, Nordwind, und komm, Südwind, lass duften meinen Garten. That its spices may flow out, let my beloved come to his garden and eat its pleasant fruits. Lass strömen seine Balsamöle. Mein Geliebter, komme in seinen Garten und esse seine köstlichen Früchte. I have come to my garden, my sister, my spouse. Ich komme in meinen Garten, meine Schwester, meine Braut. The word used here for garden, und das Wort, das hier für Garten verwendet wird, is the same word, ist dasselbe Wort, but we use to translate paradise. Aber es wird eben als Paradies übersetzt. And now when also Jesus looks at your heart, und wenn nun Jesus auf dein Herz blickt, he called your heart his paradise. Er nennt dein Herz sein Paradies. And that's something incredible. Das ist etwas Unglaubliches. It's a closed place. Es ist ein geschlossener Platz, where he can find security, wo man Sicherheit finden kann, where he loves to come, wo es liebt hinzukommen, and he's staying here. Und er bleibt dort auch. And we are all of us if we receive Christ. Und wir alle, wenn wir Christus empfangen haben, we are his paradise. Dann sind wir sein Paradies. And that was something really touching for me. Und das war etwas, was mich sehr berührt hat. To realize that the paradise is not a place where I'm going to be one day. nämlich zu erkennen, das Paradies ist nicht ein Ort, wo ich eines Tages einmal sein werde. But God prepared this place in my heart. Sondern Gott hat seinen Platz in meinem Herzen bereits vorbereitet. A special place for his son. Ein besonderer Platz für seinen Sohn. And the church is also the same. Und dasselbe gilt für die Gemeinde. We are a special place for Christ. Wir sind ein ganz besonderer Platz für Christus. And so we are waiting for another paradise. Also wir warten auf ein weiteres Paradies. But we already have it in our heart. Aber wir haben es schon in unserem and Herzen. We can live there. Und wir können darin leben. And so we realize that Christian life und so erkennen wir, dass das christliche Leben is not doing things, dass es da nicht darum geht, etwas zu tun, but taking care of a garden. Sondern sich um einen Garten zu kümmern. Exactly what God said to Adam and Eve. Das gleiche Wort what God said to Adam and Eve in the beginning. Das gleiche Wort, das er ihm Adam und Eva gab. They didn't have a job. Er hatte, you know, they were not going to a factory. Sie sollten da nicht irgendeine Arbeit tun in einer Fabrik. But they had to take care of the garden. Aber sie sollten sich um den Garten kümmern. Like taking the fruit. Zum Beispiel eben Früchte pflücken. Cutting some branches. Ein paar Zweige abbrechen. I don't know what they were doing. Was auch immer, ich weiß nicht. But they had to take care of the garden. Aber sie sollten sich um den Garten kümmern. And probably it wasn't a hard job. Und vielleicht war das gar keine schwere Arbeit. Because in this time he had no bad plans. Weil zu dieser Zeit gab es ja keine bösen, keine so he was mostly walking around. Also wahrscheinlich sind sie nur herumgegangen. Trying new fruit. Haben versucht, eine Frucht nach der anderen zu kosten. Every time they were eating a new fruit. Immer wenn sie dann eine neue Frucht and throwing the seed after. Und dann die Kerne da weggeschmissen haben. That was they were, oh, I just planted another tree. Ah, ich habe gerade einen neuen Baum gepflanzt. And then we walk another place. Und dann sind sie weitergegangen. Find another fruit. Haben wieder eine neue Frucht entdeckt. And then, oh, I just planted another tree. Und dann haben sie wiederum das weggeschmissen und haben einen neuen Baum gepflanzt. Also das war keine so schwere Arbeit. But our Christian life is the same. Aber unser christliches Leben ist genauso. How hard is this? Sealed, closed place. Unser Herz ist so ein geschlossener, versiegelter Platz. And Jesus said, if you believe in me, water will come out from you. Und Jesus hat gesagt, wenn ihr an mich glaubt, dann werde ich durch euch hindurch wirken. And when we were saved, und wenn wir errettet sind, we receive a special seed. Dann empfangen wir einen ganz besonderen Samen. A seed with the life of God. Nämlich das Leben von Gott. And God put this seed in our garden. Und Gott pflanzt diesen Samen in unseren Garten. And now we just take care of it. Und nun kümmern wir uns einfach darum. We know nobody can steal it. Und wir wissen, niemand kann das mehr wegnehmen. Because it's a closed place. Weil das ist ein geschlossener Ort. And nobody can destroy this life. Und niemand kann dieses Leben mehr auslöschen. Because this is Christ's life. Weil das ist das Leben von Christus. But we take care of it. Aber wir sorgen uns darum. It's not a work. Es ist keine Arbeit. But you come to church. Weil du kommst in die Gemeinde. And you receive water. Und du empfängst das Wasser. And then you pray. Und dann betest and du. You have fellowship. Du hast Gemeinschaft. And you just take care of your garden. Ja, und du kümmerst dich um deinen Garten. And then there is fruit. Und dann gibt's die Frucht. And you came from this fruit. Und die Frucht. And you give to others. Gibst du dann jemand anderen? You go on the square and you do sketchboard. Du gehst und machst zum Beispiel Arbeit mit der Zeichentafel. You speak with someone at your school. Du sprichst mit jemand in der Schule zum or Beispiel. Where you work. Oder an deiner Arbeitsstelle. And it's just the same. Es ist genau das Gleiche. You were in the presence of Christ. Du bist dir bewusst der Gegenwart Christus. You are eating the fruit of the Spirit. Du isst diese Frucht des Geistes. And then, oh, there is a seed. Ah, da ist ein Samen. And you share with someone ein else. Kern. Du gibst den weiter, and jemand they can receive also this life. Damit eben diese Person auch dieses Leben empfangen and kann. They can become also a paradise for Christ. Und dann können sie auch ein Paradies für Christus werden. And the things are growing in our life. Und das wächst dann in unserem Leben. And we are just looking what God is doing. Und wir schauen einfach darauf, was Gott macht. And this is something amazing. Und das ist etwas Erstaunliches. And when we feel this kind of, oh, I'm not home. Und wenn wir uns sozusagen nicht so richtig zu Hause fühlen, we know. Dann wissen wir, yeah, inside I can be home. Ja, da drinnen, da fühle ich mich zu Hause. But outside, aber draußen, I won't be home anywhere on this earth. Da werde ich mich nirgendwo auf dieser Erde zu Hause fühlen. But we are traveler. Sondern wir haben Schwierigkeiten. And you know, sometimes it's not pleasant to be a traveler. Und manches Mal ist es nicht angenehm zu reisen. Because when you travel, weil wenn du reist, you go through country where you don't speak the language. Dann fährst du auch durch Länder hindurch, wo du eben die Sprache nicht and you need translator. Und dann brauchst du einen Übersetzer. And it's hard to speak another language. It's like, und das ist schon schwer, eine andere Sprache zu sprechen. You feel like if you are hot potatoes in your mouth. You know. Du fühlst dich so, als ob du da heiße Kartoffeln im Mund hast. And you have your suitcase with you. Dann hast du immer deinen Koffer dabei. And you have to open them and close them and open them and close them. Musst immer öffnen, schließen der Koffer. But we know. Aber wir wissen. This is just for a short time. Das ist nur für eine kurze Zeit. Our life is so short. Unser Leben ist so kurz. But in the same time. Aber selben Zeit. We can go anywhere. Könnten wir irgendwo sein? Anywhere. Irgendwo. Even in the moon in Baltimore. Selbst in am Mond, also oder in Baltimore. And that's the same. Das ist genau das Gleiche. We have our own paradise. Wir haben unser eigenes Paradies in unserem Herzen. Special place. Ein ganz besonderer Platz. Intimacy with Christ. Und zwar Nähe mit Christus. And he lives there. Und Christus lebt da. You know, we have a better situation than Adam and Eve. Und wisst ihr, wir haben eigentlich eine bessere Situation als Adam und Eva. God was visiting them once a day. Gott hat sie einmal am Tag so besucht. But we live with Christ every moment. Aber wir leben mit Christus jeden and Moment he's always unseres Lebens. Er ist immer da. That's a big difference. Das ist ein großer Unterschied. The devil, I mean, the sharp will have never come when God was there teaching Adam and Eve. Und der Teufel kam niemals, wenn Gott Adam und Eva lehrte. But there were times when he wasn't there. Aber es gab ihm Zeiten, wo er nicht da war. But now by the Holy Spirit, he lives in us. Aber nun durch den Heiligen Geist lebt er in and uns. He stay there. Und er bleibt darin. Even when you sleep. Selbst wenn du schläfst. Even when you think you're not spiritual. Selbst wenn du denkst, du bist nicht geistlich. Even when you stay home rather than coming to church. Selbst wenn du zu Hause bleibst und nicht in die Gemeinde kommst. You know, whatever you're doing. Was immer du auch tust. If you receive Christ once. Wenn du Christus einmal angenommen hast. Then he's there. Dann ist er da. And he's taking care of his garden. Und er kümmert sich um seinen Garten. And he wants us every day to find new fruit in our life. Und er möchte, dass wir jeden Tag neue Früchte finden in unserem Leben. And to eat them. Und dass wir sie essen. And to share them with others. Und dass wir sie anderen auch geben. And this is what you're doing. Und das ist genau das, was ihr tut. And this is what we are doing in Romania also. Und das ist auch das, was wir in Rumänien tun. But the place is not so important. Aber der Ort, der ist nicht so wichtig. Because it's the same. Weil er ist überall der gleiche. Same need in our heart. Es ist das hier in unserem Herzen. The same provision from God. Dieselbe Vorsehung von Gott. But we can find peace. Wenn wir Frieden finden. Knowing that Jesus wants to take care of us. Und wissen, dass Jesus sich um uns kümmert. And he prepared this special place. Er hat diesen Ort vorbereitet, diesen where ganz we can, besonderen. We can have security. Worin wir Sicherheit erfahren können. And rest. Und auch Ruhe. And know to learn more. Und dann auch weiter lernen können. Let's pray. Beten wir. Dear Jesus, we want to thank you tonight. Lieber Jesus, wir wollen dir danken heute Abend. For your precious life you put in us. Für dein kostbares Leben, das du in uns hineingepflanzt hast. And for the secret of what you're doing in our heart. Und für dieses Geheimnis deiner Arbeit in unserem Herzen. For this great privilege to be able to live with you. Und für dieses große Vorrecht, mit dir zu leben. Not coming to visit you sometimes. Nicht, dass du uns nur manches Mal besuchen kommst. But living with you. Sondern einfach, du lebst mit uns. Even when we cannot feel it. Selbst wenn wir es nicht fühlen. We know you are living in us. Wir wissen, dass du in uns bist. And we want to give you praise for this. Und wir wollen dich dafür preisen. And if tonight someone never invited Christ in his life. Und wenn heute Abend jemand hier ist, der Christus in sein Leben hineinbitten möchte. He wants you to be his paradise. Er möchte, dass du sein Paradies bist. And you can receive Christ. Und du kannst Christus heute empfangen. He died for you and raised from the dead. Er starb für dich und er ist von den Toten auferstanden. He loves you so much. Und er liebt dich so sehr. He wants to live in you. Er möchte in dir drinnen leben. And you can just pray in your heart. Du kannst einfach in deinem Herzen beten. If you never did it before. Wenn du sowas noch nie zuvor getan hast. Say, Jesus. Sag einfach Jesus. I want you to be my savior. Ich möchte, dass du mein Erretter bist. I want you to come in my heart. Ich möchte, dass du in mein Herz hineinkommst. And make it your paradise. Und dass du deinem Paradies machst. Special place. Zu einem ganz besonderen where Ort. You put your life. Und dass du dein Leben hineinpflanzt. I receive you in my life. Ich empfange dich in mein Leben. And if you pray this prayer tonight. Und wenn du dieses Gebet heute Abend gebetet hast, you can be sure, dann kannst du dir sicher sein, not because of me, but because of what the Bible said, nicht wegen mir, sondern wegen dem, was in der Bibel steht, that Jesus did it right now, dass das Jesus nun vollzogen hat, and you are his child, und dass du nun sein Kind bist, you are his garden, du bist sein Garten. for the rest of your life. Für den Rest deines Lebens. So we thank you, Lord, for what you're doing in our lives. Wir danken dir, also, Herr, für das, was du in unserem Leben tust. And I pray that you will bless this church here in Vienna. Und ich bete, dass du diese Gemeinde hier in Wien weiter segnest. And thank you for what you're doing in our lives. Und danke für das, was du in unserem Leben tust. Amen. Amen.